Das ist ein Feature, das der Südwestfunk gemeinsam mit dem RIAS Berlin und dem Norddeutschen Rundfunk produziert hat. Wer rettet die Umwelt, Markt oder Staat? Auf der Suche nach der richtigen Therapie. Der Autor ist Dieter Kampe. Seit Ende der 60er Jahre berichten die Medien über Umweltschutz und Umweltschmutz. Die Politiker beteuern, man wolle für eine bessere Umwelt sorgen. Auch der Gesetzgeber und die Verwaltung sind fleißig gewesen. Eine Vielzahl von Gesetzen, Erlassen und Verordnungen ist verabschiedet worden. Doch die Ergebnisse stehen in krassem Missverhältnis zu den Beteuerungen und Aktivitäten. Dieter Kampe untersucht, was an der bisher verfolgten Strategie falsch ist. Umweltschutz und Umweltpolitik. Vor etwa 15 Jahren zogen diese Begriffe langsam in den Sprachschatz der bundesdeutschen Bürger ein. Seitdem hat das Wortpaar Karriere gemacht. Umweltschutz und Umweltpolitik gehören heute als Schlagworte in jede Politikerrede. Kaum eine Nachrichtensendung vergeht, ohne dass von Umweltskandalen oder umweltpolitischen Maßnahmen die Rede ist. Presse, Funk und Fernsehen berichten fortlaufend über den Stand der Umweltverschmutzung oder über neue Initiativen zur Rettung der Umwelt. Das Thema ist immer präsent. Mal dramatisch, mal pragmatisch, einmal wissenschaftlich, dann wieder polemisch, manchmal skandalträchtig die nahende Katastrophe beschwörend, ein anderes Mal beschwichtigend, dass alles doch gar nicht so schlimm sei. Und immer wieder ausführliche Darlegungen, was alles getan wird. Das ist der erste Eindruck. Es tut sich was beim Umweltschutz und in der Umweltpolitik. Doch schon der zweite Eindruck, der heranreift, wenn man sich etwas genauer anschaut, was sich da tut in der Umweltpolitik, ist ein anderer. Es herrschen ziellose Hektik und aufgeregte, aber häufig wirkungslose Geschäftigkeit vor. Das Hin und Her um die Einführung von Katalysatoren für alle Kraftfahrzeuge scheint symptomatisch und exemplarisch zu sein. Erst große Worte und aufgebrachte Kontroversen, dann die Tat, die weit hinter den anfangs verkündeten Zielen zurückbleibt. Dr. Helmut Weidner, Mitarbeiter des Internationalen Instituts für Umwelt und Gesellschaft am Wissenschaftszentrum Berlin. Das Wissenschaftszentrum Berlin hat für den Zeitraum 1970 bis 1980 die Luftreinhaltepolitik und deren Ergebnisse in mehreren europäischen Ländern, alle Mitgliedstaaten der EEG, untersucht und ist dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Alle Länder der EEG sind auf dem Gebiet der Luftreinhaltepolitik keine Musterknaben. Sie haben in der Regel Erfolge in belasteten Gebieten dadurch erzielt, dass sie höhere Schornsteine gebaut haben und die Luftschadstoffe gleichmäßiger verteilt haben. Hieraus resultiert ja auch das inzwischen altbekannte Problem des weiträumigen grenzüberschreitenden Schadstofftransports mit seinen Folgen für Waldsterben, Gewässerschäden und so weiter. Interessant dabei ist jedoch die Stellung der Bundesrepublik innerhalb dieser untersuchten Länder. Denn die Bundesrepublik, das ergab die Untersuchung, hatte den größten Umfang der rechtlichen Regelung. Sie hatte auch den größten Vollzugsaufwand bei der Umsetzung dieser Luftreinhaltegesetze und Verordnungen, und zwar sowohl personell als auch finanziell. Das Ergebnis unserer Untersuchung war jedoch, dass dieser beträchtlich höhere Aufwand längst nicht zu vergleichbaren größeren Erfolgen in der Luftreinhaltepolitik geführt hat. Selbst altbekannte Schadstoffe wie SO2, NOx und ähnliche sind in dem Zeitraum angestiegen oder nicht wesentlich gesunken. Das muss jeden von uns hellhörig machen. Viel Verwaltung, viel behördlicher Aufwand und trotzdem schlechte Luftqualität. Das macht nicht nur betroffen, weil so mit allen Beteuerungen und Aktivitäten zum Trotz die Lebensverhältnisse ungesund geblieben sind. Das macht auch betroffen, weil mit unser aller Steuergelder ganz offensichtlich eine wenig effiziente Politik betrieben wurde und wird. Hoher Aufwand, geringe Effizienz. Grund genug also, eine Bilanz zu ziehen und zu fragen, was in mehr als einem Jahrzehnt aktiver Umweltpolitik an Ergebnissen und vorzeigbaren Leistungen herausgekommen ist. Danach können wir die Effizienz der bisherigen Umweltpolitik bewerten und fragen, ob es vielleicht effizientere Strategien des Umweltschutzes gibt als die bisher betriebene. Zunächst also eine knappe Bilanz. Wo stehen wir nach fast eineinhalb Jahrzehnten Umweltpolitik? Dazu Professor Lutz Wicke, wissenschaftlicher Direktor im Umweltbundesamt und Mitautor des Buches Der Ökoplan. Professor Wicke spricht in dieser Sendung als Fachmann, aber nicht offiziell für das Umweltbundesamt. Wir haben in der Bundesrepublik in den 13 Jahren Umweltpolitik eigentlich viel erreicht. Aber wir sehen trotz aller Erfolge, es sind ja auch über 200 Milliarden D-Mark ausgegeben worden von Staat und Wirtschaft, hat es nicht ausgereicht, um die Probleme der Umwelt endgültig in den Griff zu bekommen. Das Waldsterben ist das eklatanteste Beispiel für das letzten Endes, trotz aller Erfolge, Versagen bzw. nicht ausreichenden Umweltschutzes. Die Luftreinhaltung ist ja nach wie vor nicht ausreichend, wie wir an den Smogalarmen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bereichen des Bundesgebietes sehen. Wir haben in unseren Gewässern, obwohl wir große Reinigungserfolge erzielt haben, nach wie vor viel zu viele Schadstoffe, gefährliche Stoffe. Wir haben viel zu viele giftige Stoffe in der Luft, die wir noch deutlich verringern müssen. Die sind alles Beispiele dafür. Auch ein weiteres Problem möchte ich noch ansagen, die Gefährdung unseres Grundwassers durch halogenierte Kohlenwasserstoffe und Nitrate. Auch dies könnte eine der ökologischen Zeitbomben sein, ähnlich wie das Waldsterben. Das ist nicht unbedingt eine Erfolgsbilanz. Wir hätten die Probleme der Umwelt keineswegs in den Griff bekommen, meint Professor Wicke. Seine Liste der aktuellen Gefahren und dringlichen Aufgaben wird noch erweitert von Professor Udo Simonis, Direktor des Instituts für Umwelt und Gesellschaft am Wissenschaftszentrum Berlin. Generell würde ich sagen, dass alle relevanten Bereiche der Umweltpolitik, also sowohl die Frage der Luftqualität, die Frage der Wasserqualität, die Frage des Lärms, die Frage der Entstehung des Abfalls, nach wie vor auf der Tagesordnung stehen. Handlungsbedarf ist sicherlich noch nicht so recht wahrgenommen worden im Bereich des Lärms. Wir haben also auf Fragen an die Bevölkerung, wo sie Probleme sehen, immer eine hohe Rückmeldung beim Thema Lärm. Aber wir haben noch keine eigentliche Strategie zur Reduzierung des Lärms entwickelt in dieser Gesellschaft. Etwas Ähnliches wird sich ergeben, also im Sinne des drängender Werdens von Problemen, und zwar im Bereich des Abfalls. Wir haben heute schon große Kommunen, die große Probleme, wachsende Probleme mit der Bewältigung der entstehenden Abfallmengen haben, vor allem aber auch mit der Qualität der entstehenden Abfallmengen. Schlechte Luftqualität, schadstoffgefährdete Gewässer, Lärm und giftproduzierende Abfallbeseitigung – vier große Aufgaben der Umweltpolitik. Keine dieser Aufgaben ist bisher so gelöst worden, dass von einem Erfolg gesprochen werden könnte. Ist das nun ein Versagen der bisherigen bundesdeutschen Umweltpolitik? Oder war in der bisher zur Verfügung stehenden Zeit einfach nicht mehr möglich? Nachdenklich stimmt, dass andere Industrieländer, vor allem die beiden, mit denen wir uns so gern und oft vergleichen, nämlich die USA und Japan, in vielen Bereichen der Umweltpolitik weiter sind, erfolgreicher waren und effizienter arbeiten. Woran liegt das? Sind wir nicht gründlich genug? Arbeiten unsere Behörden nicht effektiv genug? Haben die Politiker falsche Gesetze gemacht? Oder haben wir, wie es neuerdings öfters heißt, eine falsche Strategie des Umweltschutzes gewählt? Blicken wir doch einmal zurück auf diese Strategie. Wie wurde in den letzten 13 Jahren eigentlich Umweltpolitik in der Bundesrepublik gemacht? Professor Lutz Wicke. Die Umweltpolitik der letzten 13 Jahre ist einerseits hauptsächlich mit Umweltauflagen, also mit Geh- und Verboten betrieben worden. Andererseits ist sie betrieben worden eher nach dem Feuerwehrprinzip. Dort, wo es am meisten brannte, wo gerade umweltpolitische Skandale oder besondere Probleme aufgetreten sind, dort ist entschieden Arbeit reingesteckt worden und Problemlösungskapazität hereingesteckt worden. In anderen Bereichen, die wurden eher etwas vernachlässigt. Das ist der eine Punkt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das gesamte Gebiet der Umweltpolitik flächendeckend mit Gesetzen überzogen worden ist. Auch dies ist eine Strategie gewesen. Man musste praktisch sämtliche Bereiche, da man nicht allzu viel vorher hatte, besser lösen, als es vorher war. Aber prinzipiell ist fast alles mit Geh- und Verboten geregelt worden. Und dies ist meiner Ansicht nach ein erheblicher Nachteil. denn man wollte versuchen, praktisch alles gegen den Willen der Betroffenen durchzusetzen, gegen das Interesse der Betroffenen durchzusetzen. Auch Professor Simonis beschreibt die Umweltpolitik der letzten 1,5 Jahrzehnte als eine Politik, bei der sich der Staat mit Aufgaben übernommen hat. Ich würde die Umweltpolitik im Sinne der staatlichen Umweltpolitik als in hohem Maße vom Prinzip der Regulation beherrscht bezeichnen. Das heißt, einer Politik, die mit Maßnahmen wie Geboten, Verboten, Auflagen und Standards arbeitet, die behördlicherseits auf der Grundlage bestimmter Gesetze erlassen werden. Diese regulative Umweltpolitik ist insbesondere in den letzten Jahren in dem Sinne kritisiert worden, dass man sagt, wir haben ein grundsätzlich marktwirtschaftliches System. Warum haben wir nicht eine Umweltpolitik, die ebenfalls marktwirtschaftlichen Grundsätzen gemäß gestaltet ist? Entsprechend haben sich Vorschläge entwickelt, die aber nach meiner persönlichen Einschätzung dann in ein anderes Extrem fallen, in dem Sinne, dass man regulative Politik grundsätzlich verabscheut, dass man nur marktwirtschaftlich orientierter Umweltpolitik das Wort geredet hat. Meine Kritik an dieser Grundposition besteht darin, dass man nicht unnötigerweise die eigene Geschichte und die eigene Kultur vergessen sollte. In anderen Worten, es gibt sehr viele Vorteile eines, wenn Sie wollen, preußisch organisierten Staatswesens, die man für den Zweck der Erhaltung der Umwelt sehr wohl positiv wenden, positiv nutzen kann. Damit hat Professor Simonis das Thema der aktuellen umweltfreundlichen Kontroverse klar umrissen. Welche Rolle soll der Staat und welche Rolle soll der Markt in der Umweltpolitik spielen? Oder schärfer akzentuiert, kann weniger Staat und mehr Markt die Umweltpolitik effizienter machen? Betrachten wir also zunächst die Rolle, die der Staat bisher in der Umweltpolitik gespielt hat. Was hat er getan und was ist dabei herausgekommen? Was war es, das trotz aller guten Vorsätze und trotz des großen Aufwandes die mäßigen Ergebnisse bisheriger Umweltschutzpolitik bewirkt hat? Fehler Nummer 1. Von staatlicher Seite wurden sehr allgemein große Ziele des Umweltschutzes verkündet, aber bei der Umsetzung dieser Ziele in konkrete Maßnahmen wurden die Ziele wieder verwässert. Die Maßnahmen, die letztendlich ergriffen wurden, wirkten nicht so, wie es die ursprünglichen Ziele erfordert hätten. Beispiel: Die in den 70er Jahren erlassenen Gesetze zum Umweltschutz stellen das Vorsorgeprinzip an den Anfang aller Überlegungen. Die Verursacher von Luftverunreinigungen sollen technische Apparate einsetzen, um bereits die Entstehung von Schmutz und Giftstoffen zu unterbinden. Die einzusetzenden Apparaturen sollen dem fortgeschrittenen Stand der Technik entsprechen. Dagegen hat niemand protestiert und allen war auch klar, was damit gemeint war. Die jeweils neueste und wirksamste Technologie, die es gibt, soll zum Einsatz kommen. Dieses Prinzip, das übrigens auch in den USA und in Japan gilt, wurde aber in der Bundesrepublik sehr eigenwillig interpretiert. Die Industriebetriebe und Energieversorgungsunternehmen, die sich mit den zuständigen Umweltbehörden über die einzusetzenden Vermeidungstechnologien einigen mussten, setzten nämlich durch, dass als fortgeschrittener Stand der Technik nicht die Verfahren angesehen wurden, die irgendwo auf der Welt entwickelt und eingesetzt wurden und sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, sondern dass das in der Bundesrepublik jetzt praktizierte, modernste Verfahren als Stand der Technik anzusehen sei. Der Unterschied dieser Definitionen ist gewaltig. Während die Gesetzesväter das Ziel hatten, den technischen Fortschritt unmittelbar dem Umweltschutz zugutekommen zu lassen, kam es in den mit den Betroffenen abgestimmten Verwaltungsvorschriften zu einer Festschreibung der vorhandenen Technologien. Während zum Beispiel in Japan und den USA mehrere hundert Rauchgasentschwefelungsanlagen arbeiten, sind sie in deutschen Ländern noch die Ausnahme. Und dort, wo sie arbeiten, entschwefeln sie den Rauch nicht in dem Maß, wie es technisch möglich wäre und in Japan und den USA üblich ist. Die bundesdeutschen Kraftwerksbetreiber mauern. Sie argumentieren, dass technische Verfahren nicht ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen werden können. Sie fordern Forschungsaufträge und Wirkungsanalysen, die sich über Jahre hinziehen. Und manchmal wird sogar bestritten, dass das, was anderswo gang und gäbe ist, überhaupt durchführbar sei. Dr. Zwicke weiß anhand praktischer Erfahrungen des Umweltbundesamtes, zu welch absurden Folgen diese Einstellung führt. Der Stand der Technik ist so definiert, dass ein umwelttechnisches Verfahren zumindest einmal in der Praxis erprobt sein muss. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ein Verfahren in der Praxis in Japan erfolgreich erprobt ist, dann ist das der Stand der Technik. So wird es aber in der Bundesrepublik leider nicht interpretiert, sondern es wird gesagt, es muss in der Bundesrepublik unter den hiesigen Bedingungen erfolgreich durchgeführt worden sein. Aufgrund dieser Tatsache versucht natürlich jede Branche zu vermeiden, dass ein neues Verfahren auch effektiv angewendet wird. Sobald es einmal sich in der Praxis erprobt ist, dann können natürlich die Gewerbeaufsichtsämter, die für den Umweltschutz zuständig sind, sagen, hier, dieses Verfahren ist Stand der Technik. Und deswegen werden teilweise sogar Millionenbeträge an öffentlichen Subventionen abgelehnt, bloß um den Stand der Technik nicht voranzutreiben, um eben nicht zu demonstrieren, dass ein bestimmtes Verfahren, umweltfreundliches Verfahren, durchgesetzt werden kann. Noch schärfer gefasst, der technische Fortschritt bei umweltschützenden Technologien wird in der Bundesrepublik von Unternehmen blockiert, die kurzfristig Kosten vermeiden wollen und in Kauf nehmen, dass sie langfristig Marktanteile und den Anschluss an die technische Entwicklung verlieren. Es ist richtig, dass viele Erfindungen oder Entwicklungen in der Bundesrepublik nicht angewendet wurden. Aber diese wurden nicht angewendet, weil die Umweltpolitik nicht entsprechende Anforderungen gestellt hat. Wenn Sie hier ein Verfahren zur Rauchgasentschwefelung entwickeln, aber kein Unternehmen dieses Verfahren auch anwenden muss, nicht gezwungen ist oder keinen Anreiz erhält, dieses Verfahren zu verwenden, kann man dies ja auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland verkaufen. Hersteller von Umweltschutzanlagen erzählen häufig, dass sie geradezu gezwungen sind, ihre neuen Entwicklungen nicht vorzustellen in der Bundesrepublik, sie nicht auf dem Markt vorzustellen, weil dann die Abnehmer ihrer sonstigen Produkte gezwungen sind, diese neuen Verfahren, die dann dem Stand der Technik entsprechen, auch anzuwenden. Die sind aber im Regelfall natürlich auch teurer. Und von daher herrscht sozusagen ein Schweigekartell der Oberingenieure, wie das immer genannt wird. Das heißt, man versucht, den Stand der Technik, der eigentlich ja was ganz Tolles ist, wenn man den immer vorantreibt, eben nicht voranzutreiben, weil er meistens eben teurer ist. Und von daher werden bestimmte Verfahren in der Bundesrepublik einfach nicht angewendet. Dieser innovative Umweltschutz, um es nochmal zu wiederholen, wird teilweise verhindert, weil es uninteressant ist für Unternehmen, also aus ökonomischen Gründen uninteressant ist, für Unternehmen neuere Verfahren anzuwenden, weil sie im Regelfall teurer sind. Ein ähnliches Beispiel, wie durch konkrete Maßnahmen Umweltschutz verwässert wird. Die Novellierung der technischen Anleitung Luft 1983. Die zulässigen Grenzwerte wurden verschärft, aber die Messflächen wurden von 4 Quadratkilometer auf 1 Quadratkilometer verkleinert. Dadurch bekommt die Frage, wo die Messstellen eingerichtet werden, eine viel größere Bedeutung. Da auch diese Regelung mit den Betrieben, die als Luftverschmutzer gelten, abgesprochen werden muss, besteht die Gefahr, dass die Messstellen gerade so angeordnet werden, dass die gemessenen Belastungswerte den jeweiligen Betrieb nicht gefährden. Wie man sieht, steckt der Teufel im Detail. Und dieses Detail ist für die Öffentlichkeit nur selten erkennbar. Die Politiker können publikumswirksam das abstrakte Ziel verkünden, aber in der Praxis der Verwaltungsbehörden kommt dann unter dem Einfluss der Industrieunternehmen häufig etwas anderes heraus. Das Problem ist somit die Diskrepanz zwischen dem verkündeten Ziel und den praktischen Maßnahmen. Der Fehler bisheriger staatlicher Umweltpolitik lag also darin, die Ziele zu abstrakt, zu schwammig zu formulieren, so dass der Ermessensspielraum der ausführenden Behörden zu groß war und den Beeinflussungsversuchen der Industrie Tür und Tor geöffnet waren. In der Luftreinhaltepolitik ist dieser Fehler durch eine falsche Weichenstellung am Anfang immer weiter fortgeschrieben worden und hat dafür gesorgt, dass bezüglich der Luftqualität in Ballungsräumen die Bundesrepublik selbst im europäischen Maßstab eine schlechte Position einnimmt. Der Fehler bestand darin, nicht die Emissionen, also den Schadstoffausstoß der Betriebe und Kraftwerke zu begrenzen, wie man dies nach dem Ziel der präventiven Umweltpolitik hätte erwarten können, sondern stattdessen die Emissionen zu begrenzen, also Höchstwerte festzulegen für das Ausmaß der Schadstoffe, die sich an einem bestimmten Ort in der Luft befinden. Diese Orientierung auf die Emissionen verkompliziert die Genehmigungs- und Kontrollverfahren, macht die Messverfahren sehr aufwendig und erfordert einen immensen technischen Aufwand. Folge: Alles verzögert sich, es werden längst nicht die Erfolge der Luftreinhaltung erzielt, die technisch möglich sind. Bezeichnender Nebeneffekt: Auf dem Feld der Mess- und Analysetechnik für Luftverschmutzung sind bundesdeutsche Firmen heute führend in der Welt. Was allerdings Technologien zur Schadstoffreduzierung angeht, die müssen wir im Ausland kaufen. Einen Fehler staatlicher Umweltpolitik haben wir somit erkannt. Die zu abstrakten Zielsetzungen, die ineffiziente Einzelmaßnahmen möglich machen. Fehler Nummer zwei der bisherigen staatlichen Umweltpolitik ist, dass die Umweltbehörden relativ praxisfern arbeiten. Den Beamten scheint nicht so wichtig zu sein, was sie mit ihren Verordnungen bewirken. Sie geben sich offenbar überwiegend damit zufrieden, die im Gesetzestext genannten Aufgaben zu erfüllen. Beispiel: Eine am Wissenschaftszentrum Berlin durchgeführte vergleichende Untersuchung der Umweltpolitiken westlicher Industrieländer zeigt, dass die Umweltbehörden zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien und in Japan sehr flexibel auf konkrete Umweltprobleme reagieren. Ihnen geht es um konkrete Problemlösungen. Sie wollen etwas bewirken. In der Bundesrepublik hingegen sind die Behördenaktivitäten sehr formal auf den Gesetzestext hin ausgerichtet. In der Gesetzgebung nicht vorgesehene Problemkonstellationen werden nicht in eigener Initiative im Geiste des Gesetzes angegangen, sondern sehr formal an zuständige politische Instanzen oder an die Gerichte weitergereicht. Das verzögert durchgreifende Maßnahmen, bindet Personal und macht den ganzen Ablauf kompliziert und aufwendig. In der Studie des Wissenschaftszentrums heißt es dazu: In Frankreich und Großbritannien, vor allem aber in Japan, richtet sich das Verwaltungshandeln weit stärker nach der Wirkung der Behördenaktivitäten. Der Sinn des Verwaltungshandelns wird nicht so sehr in der Produktion administrativer Akte, sondern in der Lösung von Luftbelastungsproblemen gesehen. Im Vergleich zu diesen Ländern misst man in der Bundesrepublik Deutschland der Behördenaktivität an und für sich einen sehr hohen Stellenwert bei. Diese relative Wirkungsferne kommt unter anderem in der verhältnismäßig sehr großen Zahl individueller Behördenaktivitäten, besonders auch in den Bereichen mittlerer oder kleinerer Anlagen zum Ausdruck, deren Beitrag zur Emissions- und Immissionssituation von zweitrangiger Bedeutung ist. Zwar ist dieser Tätigkeitsbereich prinzipiell von der Gesetzgebung her definiert, die Beispiele italienischer Regionen und holländischer Provinzen zeigen indessen, dass Implementationspolitik auch unter solchen Bedingungen Prioritäten setzen kann, indem sie administrative Kapazitäten primär auf die wichtigsten Emittenten konzentriert und wegen der größeren Wirkung von Maßnahmen Zeitverzögerungen in anderen, weniger ergiebigen Bereichen in Kauf nimmt. Im Klartext: Deutsche Behörden halten sich an den Wortlaut der Gesetzestexte und Verordnungen, aber sie verzetteln sich dabei. Mit etwas mehr Selbstbewusstsein und Flexibilität könnte viel mehr erreicht werden. Deshalb muss die Qualität behördlicher Aktivitäten daran gemessen werden, was sie bewirken und nicht, wie umfangreich ihre Papierproduktion ist. Dieser zweite Fehler der amtlichen Umweltpolitik ist bislang immer noch der Hauptfehler. Der dritte Fehler ist ganz ähnlich gelagert. Die Behörden gehen oft zu formal vor. Sie drängen auf offizielle, rechtsverbindliche Vorschriften und vernachlässigen die im Gesetz ebenfalls vorgesehenen informellen Absprachen. Beispiel: In Nordrhein-Westfalen kam es zu einer Absprache zwischen den Umweltbehörden und den Betreibern von Braunkohlekraftwerken. Diese freiwillige Vereinbarung führte zu einer wesentlich stärkeren Entschwefelung der Kraftwerke, als es eine Vielzahl förmlicher administrativer Erlasse hätte bewirken können. Doch solche freien Absprachen, die den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren, sind in der Bundesrepublik noch immer die großen Ausnahmen. In Frankreich, in England und in der Schweiz hingegen sind sie viel häufiger anzutreffen. Bei den deutschen Beamten überwiegt offensichtlich das Bedürfnis, eine Anordnung erlassen zu können. Einen Vertrag auszuhandeln, fällt ihnen hingegen schwer. Fazit dieser kurzen Bilanz staatlicher Umweltpolitik in der Bundesrepublik: Der Gesetzgeber formuliert die Ziele zu schwammig, sodass die Erlasse und Verordnungen der ausführenden Behörden häufig zu weich und ineffizient sind. Die Behörden selbst arbeiten zu formal, sie sind oft inflexibel und orientieren sich weniger an dem, was sie bewirken, als an ihrem eigenen bürokratischen Aufwand. Kann man aus der Erkenntnis dieser Fehler Lehren ziehen? Eine ganz sicherlich. Im Interesse eines wirklich wirkungsvollen Umweltschutzes muss das anders werden. Doch wie es anders und besser zu machen ist, darüber streiten sich die Geister. In letzter Zeit ist vor allem eine Strategie in der Öffentlichkeit propagiert worden: mehr Marktwirtschaft in der Umweltpolitik. Wie eine Zauberformel zur Lösung aller Probleme tauchte sie immer dann auf, wenn über Fehler und Unzulänglichkeiten bisheriger Umweltpolitik diskutiert wurde. Einer der bekanntesten Verfechter der Strategie mehr Marktwirtschaft in der Umweltpolitik ist Professor Lutz Wicke. Zusammen mit Ralf-Dieter Brunowski verfasste er das Buch »Der Ökoplan – Durch Umweltschutz zum neuen Wirtschaftswunder«. Dieses Buch wurde nicht nur schnell ein Bestseller, es ist mittlerweile der Katechismus all derer, die sich von mehr Marktwirtschaft eine effizientere Umweltpolitik erhoffen. Die Grundlinien dieser neuen Strategie umreißt Lutz Wicke so. Gegenwärtig versucht der Staat, den Unternehmen vorzuschreiben, welche Minderungen sie jetzt durchführen müssen. Und gegen diese Minderungen wehren sich die Unternehmen häufig mit großem Erfolg, mit dem Hinweis auf angebliche oder tatsächliche technische Unmöglichkeit der Minderungsdurchführung oder insbesondere mit dem Begriff der wirtschaftlichen Unvertretbarkeit, für die Unternehmen sei das finanziell nicht tragbar, entsprechende Minderungsmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, das Interesse der Unternehmer ist darauf gerichtet, nachzuweisen, dass bestimmte Maßnahmen der Luftreinhaltung oder auch des Umweltschutzes allgemein nicht machbar sind. Dies ist der falsche Weg. Der richtige Weg wäre es, dass der Staat es interessant macht für die Unternehmen, mehr für den Umweltschutz zu tun, sei es durch das Sparen von Abgabe, sei es durch die Möglichkeit, zusätzliche Minderungen, die man freiwillig erbracht hat, an andere zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen, oder sei es zur Minderung der wirtschaftlichen Risiken durch umweltunfreundliche Produktion. Das heißt, man muss praktisch Risiken vermeiden, um nicht später hohe Schadensersatzansprüche befürchten zu müssen. Der Staat müsste die Umweltpolitik also so organisieren, dass er nicht als Bremser und Verbieter auftritt, sondern als Förderer umweltschützender Maßnahmen. Die neue Rolle des Staates sollte so aussehen, dass der Staat seine Umweltpolitik umbaut. Umbaut so, dass es reizvoll wird, dass es interessant wird für den Einzelnen, mehr für den Umweltschutz zu tun. Das heißt, er sollte einen ökologische Rahmenbedingungen so stellen, dass das Eigeninteresse aller, und zwar sowohl der Unternehmer als auch der Verbraucher als auch der Arbeitnehmer vor den Karren des Umweltschutzes gespannt wird. Was aber sollte nun konkret anders gemacht werden? Nehmen wir zunächst ein sehr unmarktwirtschaftlich wirkendes Instrument. Meiner Ansicht nach muss das Haftungsrecht im Umweltschutz wesentlich verschärft werden. Wenn Betriebe, die umweltunfreundlich oder umweltschädlich produzieren oder umweltschädliche Produkte in Verkehr bringen, wenn die Gefahr sehen, dass sie erheblich haften müssen, möglicherweise mit Millionenbeträgen haften müssen, werden sie von sich aus interessiert sein, die Umweltgefährlichkeit ihrer Produkte oder ihrer Produktion zu begrenzen. Sie können sich natürlich auch versichern lassen gegen Umweltschäden, das werden sicherlich die Versicherungsunternehmen tun. Allerdings, wenn sie besonders umweltgefährdend produzieren, auch mit erheblichen Prämien. Konsequenz, die Unternehmen werden von sich aus darauf achten, möglichst niedrige Prämien oder niedrige Risiken zu haben. Dies ist also ein Fall, wie man über eine Änderung des Haftungsrechts zu besseren Umweltergebnissen kommen kann. Zweites Beispiel sind die sogenannten Umweltabgaben, die wir ja im Wasserbereich partiell haben, durch die Abwasserabgabe. Auch hier wurde es plötzlich interessant, sich Gedanken zu machen, wie man zwecks Vermeidung einer hohen Abwasserabgabe die Schädlichkeit des Abwassers reduzieren konnte und damit Abgaben sparen konnte. Und das Interessante dabei ist, dass die Unternehmen bei diesen Überlegungen häufig auch auf kostengünstige Lösungen gekommen sind, die nicht nur Abwasserabgabe gespart haben, sondern auch betriebswirtschaftlich rentabel waren. Ich habe da ein klassisches Beispiel sozusagen, Galbanotechnik, die ja erhebliche gefährdende Stoffe in das Abwasser abgelassen haben. Die sind zu ganz neuen Betriebsverfahren gekommen mit sogenannten geschlossenen Wasserkreisläufen. Die Unternehmen lassen kaum noch Abwasser in die Flüsse und in die Kanalisation ab. Sie führen das gesamte Brauchwasser im Kreislauf, sparen dadurch Frischwasser, sparen Energie und sparen insbesondere auch den Einsatz von neuen Rohstoffen, die ja sehr teuer sind, weil es sich meistens um Metalle handelt. Und auf diese Weise hat sich gezeigt, dass umweltfreundliche Verfahren sogar betriebswirtschaftlich rentabel und besser sind gegenüber den alten, umweltgefährdenden Verfahren. Das heißt also, der Staat und seine Behörden mischen sich nicht mehr in die Produktionsabläufe ein. Sie schreiben den Unternehmen nicht mehr detailliert vor, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern sie geben einmal einen Rahmen vor, setzen Grenzwerte oder Eckdaten und es bleibt den Betrieben selbst überlassen, auf welchem Wege sie zu dem Ergebnis kommen. Der Staat setzt entweder Standards in Form von verschärften Haftungsbedingungen oder er erhebt für bestimmte Emissionen, also Schadstoffausstoß, Abgaben, sodass es interessant wird, diese Abgaben zu vermeiden. Noch ein weiteres Beispiel möchte ich nennen, beispielsweise eine sogenannte Hersteller-Lärmabgabe von Kraftfahrzeugen. Hersteller oder Importeure von Autos, die besonders lärmintensiv sind, müssen für diese Lärmintensität eine Abgabe zahlen. Damit werden die Leitungen der Werke ihre Ingenieure geradezu anspornen, hier Mittel und Wege zu finden, damit die Autos leiser werden, um die Lärmabgabe zu sparen. Auch dies wird praktisch einen erheblichen Anreiz bieten, um die Autos von sich aus leiser zu machen. Diese Strategie klingt erfolgversprechend bei neuen Produkten und neuen Fertigungsverfahren, wo schon vorher Standards und Grenzwerte gesetzt werden können. Aber was macht man mit den Altanlagen? Bei sogenannten Altanlagen der Luftreinhaltung, die jetzt noch mit ziemlich hohen Schadstoffemissionen operieren, könnte man Minderungsverpflichtungen vorgeben, das heißt stufenweise sagen, du Unternehmen oder ihr Unternehmen müsst jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz eurer Emissionen vermindern. Diejenigen Unternehmen, die es sofort wesentlich mehr tun, als sie eigentlich tun müssten nach dieser stufenweise Minderungsverpflichtung, können diese zusätzliche Minderung an andere Unternehmen verkaufen. Damit ist es interessant für die einzelnen Unternehmen, sofort möglichst viel zu tun für den Umweltschutz, weil sie durch die zusätzlichen Minderungsmaßnahmen Geld verdienen können. Und damit setzen wir erneut das Eigeninteresse vor den Karren des Umweltschutzes. Es wird interessant, mehr von sich aus mehr zu tun für den Umweltschutz. Und genau dies ist eben gegenwärtig nicht der Fall. Gegenwärtig ist es interessant, den Behörden nachzuweisen, dass bestimmte Maßnahmen aus technischen oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht gehen. Und dies ist genau der falsche Weg. Und ich plädiere deswegen für die Mobilisierung des Eigeninteresses im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft, so wie wir das auf anderen Gebieten auch machen, auch auf dem Umweltsektor. Betrachtet man diese von Professor Lutz Wicke vorgestellte Strategie etwas genauer, dann zeigt sich, dass der Titel »Mehr Markt in der Umweltpolitik« irreführend ist. Denn hier geht es nicht um mehr Markt im Sinne von mehr Markt, weniger Staat. Von Entstaatlichung kann überhaupt keine Rede sein. Die Ausführungen von Professor Wicke machen deutlich, dass es in erster Linie um eine neue Aufgabenverteilung zwischen Staat und Markt geht. Auch bei dieser neuen Strategie geht es nicht ohne Staat. Nur soll der Staat nicht mehr wie bisher der fleißige Staat sein, der alle Aufgaben an sich zieht, der alle Probleme allein lösen will. Vielmehr soll er ein starker Staat sein, der am Anfang einmal klar die Ziele benennt und die zulässigen Grenzwerte festlegt, sich dann aber zurückzieht und die Problemlösung denen überlässt, die davon betroffen sind. Der Staat legt die Rahmenbedingungen fest. Alles andere ist Sache der Industrieunternehmen und der Verbraucher. Entweder sie sind kreativ und finden Mittel und Wege, den neuen Zielsetzungen gerecht zu werden, oder aber sie werden kräftig zur Kasse gebeten. So ist das sinnvoll. Diejenigen müssen zahlen, die Umwelt über Gebühr und unnötig belasten. Dann würde endlich ernst gemacht mit dem Verursacherprinzip. Und nur dann werden Produktionsverfahren und Verhaltensweisen wirklich verändert. Denn solange die aus der Umweltverschmutzung resultierenden Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, ist es für den Verursacher der Umweltverschmutzung ökonomisch rentabler, weiterzumachen wie bisher. Zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen sind in den letzten Jahren Millionenbeträge ausgegeben worden, um in den kranken Wäldern Kalk auszustreuen, der den sauren Regen binden soll. Diese Millionenbeträge stellen die Länderregierungen zur Verfügung, aus Steuergeldern. Hätte man diese Ausgaben im prozentual richtigen Verhältnis auf die Verursacher umgelegt, also auf die Kraftwerksbetreiber, die Industrieunternehmen und die Autofahrer, dann wären die Debatten um Filter und Katalysatoren vermutlich ganz anders verlaufen. Dann wären diesen Verursachern des sauren Regens der Umweltschutz plötzlich als eine rentable Angelegenheit erschienen. Insofern ist die von Professor Wicke dargelegte Strategie für eine neue Umweltpolitik einleuchtend und überzeugend. Sie verspricht mehr Effizienz und weniger Bürokratie. Und doch gibt es einen Aspekt, der sich in der Theorie zwar gut anhört, in der Praxis jedoch wohl große Probleme aufwerfen wird. Betrachten wir noch einmal den Kernsatz der neuen Strategie. Der Staat setzt Standards und überlässt es den Betroffenen und dem marktwirtschaftlichen System, Lösungen zur Erreichung dieses Standards zu entwickeln. Die Frage heißt dann zwangsläufig, welche Standards setzt der Staat? Welche Standards kann er setzen? Werden nicht, wenn er moderate Ziele setzt, alle Umweltschützer rufen, das sei zu wenig? Werden nicht, wenn die Auflagen hart sind, alle Industrieverbände aufschreien und von unrealistischen Zielvorgaben sprechen? Zweifellos ein schwieriges Problem. Wie haben es andere Länder gelöst? Ein kurzer Blick in die USA. Die Situation dort schildert Philip Scherbakov, der umweltpolitische Experte der New York Times mit Sitz in Washington. I think that we are finding that this twofold approach to fighting pollution has been efficient. That is to say, ich glaube, wir haben herausgefunden, dass zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung eine Strategie besonders wirksam ist, die zwei Aspekte in den Mittelpunkt stellt. Einmal müssen klare Standards oder Zielwerte festgelegt werden. Und zum anderen muss sichergestellt werden, dass die beste vorhandene Technologie auch eingesetzt wird. Diese letztlich sehr effiziente Strategie hat bei uns anfangs keine positive Aufnahme gefunden. Die großen Unternehmen haben die auf dieser Strategie basierenden Umweltgesetze und Verordnungen bekämpft, wo sie nur konnten. Es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen, aber die meisten Großunternehmen, besonders die Stahlindustrie, die chemische Industrie und die Kraftwerksbetreiber, haben sich den Auflagen anfangs widersetzt. Und der amerikanische Kongress hat dann die Erfahrung gemacht, dass nur wenn ein Stichtag festgelegt wird, bis zu dem die Standards erfüllt sein müssen, und das nur, wenn harte Strafen verhängt werden gegen diejenigen, die bis zum festgelegten Stichtag die Standards nicht erreichen, dass nur dann die Umweltgesetze eingehalten werden und mit dem Umweltschutz ernst gemacht wird. Ich glaube, dass diese Erfahrung sich auf alle industrialisierten Länder übertragen lässt. Wenn man nicht mit schweren Geldstrafen und harten strafrechtlichen Konsequenzen droht und klare zeitliche Begrenzungen, also Stichtage, einführt, bis zu denen die Standards erreicht sein müssen, dann wird es keinen Fortschritt beim Umweltschutz geben. Diese Art, Umweltpolitik zu betreiben, diese harten Auflagen gegenüber Wirtschaftsunternehmen, ohne endlose Debatten über Arbeitsplätze und internationale Konkurrenzfähigkeit zu führen, mag uns erstaunen. Von den USA hätten das die meisten sicherlich nicht erwartet. Wir in der Bundesrepublik, mein Professor Wicke, müssen uns jedenfalls fragen, ob bei uns nicht ein zu ängstliches, zu zögerndes Herangehen an umweltpolitische Auflagen üblich geworden ist. Wenn man beispielsweise Japan oder USA nimmt, häufig werden die als Hort des reinen Kapitalismus bezeichnet. Wenn man aber sieht, mit welcher Schärfe die Öffentlichkeit und auch die Behörden mit Unternehmen umgehen, wie sie die berechtigten Umweltschutzanforderungen durchsetzen, dann sind wir hier in der Bundesrepublik eigentlich auf diesem Sektor weit zurück. Man könnte auch sagen, in der Bundesrepublik haben wir zwar einen fleißigen und häufig bürokratischen Staat, der sich auch noch in die letzten Details der Umweltpolitik hineinkniet, aber wir haben keinen sehr mutigen Staat, der sich zutraut, zur Sicherung der Umwelt und der Lebensqualität den Wirtschaftsunternehmen und den Haushalten klare Auflagen zu machen und Standards zu setzen. Ob es das immer wieder hinausgeschobene Verbot von Einwegflaschen oder die Ausnahmeregelung für Altanlagen bei Kraftwerken ist, die es Buschhaus ermöglicht, ans Netz zu gehen, ob es die schrittweise Rücknahme der Katalysatorpläne ist oder das immer wieder vertagte Verbot der Säureverklappung in der Nordsee, immer stoßen wir auf einen verständnisvollen Staat, einen Staat, der mehr Verständnis für die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und Sorgen der Verursacher hat, als für die von endgültiger Zerstörung bedrohte Natur. In Amerika haben Kongress, Senat und manchmal die Regierungen von Bundesstaaten Auflagen erteilt und Standards gesetzt, von denen die betroffenen Unternehmen zunächst einmal sagten, sie seien vollkommen unrealistisch und in 5 Jahren technisch unmöglich zu realisieren. Und in der Tat waren die Grenzwerte häufig so hart, dass zum Zeitpunkt ihres Erlasses noch kein technisches Verfahren bekannt war, mit dem man sie hätte erreichen können. Es waren Grenzwerte, die sich nicht aus der Frage ableiteten, was ist den Unternehmen zumutbar, sondern aus der Frage resultierten, wie müssen die Grenzwerte aussehen, damit die Natur überlebt und die Menschen gesund leben können. Und erstaunlicherweise gelang es in fast allen Fällen, innerhalb der gesetzten Fristen die vorgegebenen Eckwerte zu erreichen. Auch so kann man also das Vertrauen in die Marktwirtschaft nutzen. Unternehmen, die ansonsten flexibel reagieren, weil sie der Markt dazu zwingt, können auch bei ihren Produktionsverfahren flexibel reagieren, wenn staatliche Instanzen ihnen klare Vorgaben machen und eine drohende Strafe oder Abgabe den nötigen Kostendruck erzeugt. Bisher haben wir uns mit der bislang in der Bundesrepublik betriebenen staatlichen Umweltpolitik befasst, haben gefragt und analysiert, warum sie nicht sonderlich effizient war, haben die Rolle des Staates hinterfragt, haben in groben Zügen eine neue, mögliche Strategie vorgestellt, die auf mehr Marktwirtschaft in der Umweltpolitik zielt und haben dann unter Einbeziehung des amerikanischen Beispiels gezeigt, dass Staat und Markt auch in anderer Weise kooperieren können, als wir das bislang in Deutschland gewohnt waren. Jetzt wollen wir uns einigen sehr konkreten Vorschlägen zuwenden und fragen, ob Ihr Einsatz die Umweltpolitik effizienter gestalten würde. Die erste vorgeschlagene Strategie hat den Titel Zertifikatsmodell, manchmal auch etwas umständlicher als Emissionsminderungszertifikatsmodell bezeichnet. Die Amerikaner, die diese Strategie als erste praktiziert haben, sprechen von Emission Trading oder auch vom Emission Banking System, was deutlich macht, dass etwas verkauft und gehandelt werden kann. Das marktwirtschaftliche Element besteht darin, dass Zertifikate, in denen der Staat einem Unternehmen einen bestimmten Schadstoffausstoß zubilligt, verkauft und an einer Umweltbörse gehandelt werden können. Das Zertifikatsmodell funktioniert folgendermaßen. Eine staatliche Behörde stellt fest, welche Menge eines bestimmten Schadstoffs von den Unternehmen einer Region derzeit ausgestoßen wird. Jedem Unternehmen wird ein Zertifikat ausgehändigt, das ihm bescheinigt, wie viel Schadstoff es jetzt erlaubterweise emittiert. Dann legt die staatliche Behörde fest, um wie viel die Schadstoffmenge insgesamt in der nächsten Zeit verringert werden soll. So könnte etwa das Ziel gesetzt werden, die Gesamtemissionen in 5 Jahren auf die Hälfte zu reduzieren. Das würde bedeuten, pro Jahr müssten 10% weniger Schadstoffe an die Umwelt abgegeben werden. Der einfachste Fall trete dann ein, wenn alle Betriebe gleichermaßen ihre Schadstoffemissionen um 10% pro Jahr verringern. Doch so mathematisch einheitlich wird es in der Praxis nicht ablaufen. Einigen Firmen wird es leicht fallen, Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. Sie können ihren Schadstoffausstoß sogar über das geforderte Maß hinaus verringern. Andere Betriebe hingegen werden sich, sei es aus technischen oder aus finanziellen Gründen, sehr schwer tun mit dem verlangten niedrigeren Schadstoffausstoß. Und genau da setzt der Handel mit Zertifikaten ein. Diejenigen, die mehr Umweltschutz betreiben als vorgeschrieben und weniger Schadstoffe emittieren, als ihnen erlaubt wurde, können die Differenz zwischen tatsächlichem und erlaubtem Ausstoß als Zertifikat verkaufen an diejenigen, die noch nicht so weit sind und mehr ausstoßen, als die Behörden vorgeschrieben haben. Ganz automatisch würde sich so etwas wie eine Umweltbörse bilden, an der die Emissionsrechte gehandelt werden, etwa in Form einer Aktie. Wer die fortschrittlichsten Umweltschutzmaßnahmen einsetzt, kann diese Vorreiterrolle in bares Geld umwandeln. Das Geld bekommt er von denen, die nachhinken. Sie müssen sich das Recht, von dem behördlich vorgeschriebenen Durchschnittsmaß abzuweichen, erkaufen. Die Vorteile dieses Modells liegen auf der Hand. Der gesamte Schadstoffausstoß sinkt. Die vom Staat vorgegebenen Ziele und Grenzwerte werden also erreicht, ohne dass dieser sich im Einzelnen dafür interessieren muss, wer welche Umweltschutzmaßnahmen ergreift. Und zweitens werden auf diese Weise für die Unternehmen positive Anreize geschaffen, über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. Das treibt den Stand der Technik voran, was dem Staat zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, die allgemeinen Anforderungen des Umweltschutzes zu erhöhen. Ein dritter Aspekt müsste auch die Unternehmer für dieses Modell einnehmen. Umweltschutz wird zuerst dort vorgenommen, wo es am billigsten ist. Die anderen können später nachziehen. Diese zeitliche Staffelung respektiert die unterschiedlichen Schwierigkeiten, umweltfreundliche Produktionsverfahren einzusetzen oder zu entwickeln. Jeder Unternehmer kann also selbst entscheiden und kalkulieren, was für ihn günstiger ist. Einführung schadstoffmindernder Verfahren oder Zukauf von Emissionsrechten. Soweit das Modell. Aber Modelle sind Theorie. Und die Praxis kann oft ganz anders aussehen. Ob mit diesem Modell das Ziel auch dann erreicht werden kann, wenn man nicht von einfachen und positiven Annahmen ausgeht, sondern die Tücken und Widrigkeiten des Alltags einkalkuliert, das ist eine ganz andere Frage. Die Sozialwissenschaftler sprechen von der Worst-Case-Variant als Test. Das heißt, man muss den schlechtesten und schwierigsten Fall als Ausgangspunkt nehmen und das Modell damit konfrontieren. Dann stellt sich heraus, was es in Praxis taugt. Wenn wir so mit dem Zertifikatsmodell verfahren und uns vorstellen, welche Folgeprobleme in der Praxis entstehen oder entstehen können, dann kommen wir zu einer ganzen Reihe von Einwänden. Einwand 1. Das Zertifikatsmodell ist mit dem Anspruch aufgetreten, marktwirtschaftliche Elemente in den Umweltschutz einzuführen und den Aufgabenbereich des Staats zu verkleinern, den Staat also zu entlasten. Eben dies wird in der Praxis jedoch nicht eintreten, denn von den 4 Elementen des Modells ist nur eines, nämlich der freie Handel mit den Emissionsrechten, marktwirtschaftlich. Die 3 anderen Elemente, die Feststellung der gegenwärtigen Emissionsmenge, die Aufteilung der Zertifikate unter die Firmen und die Festlegung der zukünftig zulässigen Schadstoffmenge sowie die damit zusammenhängende laufende Abwertung der Zertifikate, sind Ergebnis staatlicher Entscheidungen. Und es bleibt nicht bei Entscheidungen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Werte muss kontrolliert werden und nun nicht mehr als Gesamtemission, sondern bei jeder einzelnen Firma. Und es ist zu prüfen, ob der Schadstoffausstoß mit dem Besitz an Emissionsrechten übereinstimmt. Wechseln aber die Emissionsrechte ebenso schnell die Besitzer wie heute Aktien an der Börse, dann haben die Behörden keine Chance, Verstöße gegen die Vorschriften zu ahnden. Fazit: Statt weniger staatlicher Bürokratie müsste es ein Mehr an staatlicher Bürokratie geben. Einwand 2. Werden dem Unternehmen Zertifikate zugeteilt, die dem Umfang seiner bisherigen Emissionsgenehmigung entsprechen, so erhält es gleichsam ein Recht auf eine solche Emissionsmenge. Faktisch würden so Verschmutzungsrechte geschaffen, die erst langsam wieder durch die Abwertung der Zertifikate abgebaut würden. Damit wird die Situation zunächst einmal auf den Kopf gestellt. Aus dem Ziel schadstoffbegrenzender Auflagen wird ein Recht auf Luftverschmutzung. Da darüber hinaus die meisten Unternehmen nur selten die ihnen erlaubten Maximalemissionsmengen ausgeschöpft haben, würde sich kurzfristig ihr Spielraum für Schadstoffausstoß vergrößern. Eine Lösung wäre, die Zertifikate nicht nach den bisher erlaubten Emissionsmengen zu verteilen, sondern nach den tatsächlichen Emissionen. Das aber führt zu der absurden Situation, dass die Unternehmer, die bisher am wenigsten für den Umweltschutz getan haben, die meisten Rechte erhalten. Kein sehr befriedigendes Ergebnis. Einwand Nummer 3. Der freie Handel mit den Zertifikaten kann dazu führen, dass eine Region besonders benachteiligt wird, weil dort ansässige Unternehmer den Großteil der Zertifikate aufkaufen. Dann gibt es zwar eine insgesamt niedrigere Emissionsmenge, aber ein Gebiet oder mehrere Gebiete verkommen zu Schmutzlöchern. Die unausgesprochene Annahme des Modells, dass die Zertifikate räumlich gut verteilt ihre Käufer finden, muss nicht erfüllt werden. Was passiert, wenn die Konzentration der Zertifikate in einer Region so stark ist, dass wiederholt Smog-Alarm ausgerufen werden muss? Nach unserer bisherigen Rechtsprechung müsste dann auch eine Drosselung der Produktion verordnet werden können. Haben aber die Unternehmen für bares Geld Zertifikate erworben, also Verschmutzungsrechte an der Umwelt in ihrem Eigentum, dann würden behördliche Anordnungen, die Produktion zu drosseln oder einzustellen, einen Eingriff in das Privateigentum darstellen. Ein zunächst verbrieftes Recht müsste zurückgezogen werden. Juristen sehen diese Situation als momentan noch nicht entscheidbare Situation an. Einwand Nummer 4. Das Zertifikatsmodell untergräbt die an sich vernünftige Leitlinie der Umweltpolitik, dass alle Unternehmen sich beim Umweltschutz am Stand der Technik zu orientieren haben. Beim Zertifikatsmodell können sich Unternehmen über viele Jahre davon freikaufen, umweltfreundliche Technologien einzusetzen. Einwand Nummer 5 ist zwar eine extreme Annahme, aber dadurch nicht weniger wahrscheinlich. Ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen reduziert den Schadstoffausstoß seiner Werke durch entsprechende Investitionen. Dann aber wird das Zertifikat nicht wie erwartet verkauft. Dadurch versperrt man anderen die Nutzung. Ebenso wäre es denkbar, dass eine, sagen wir, Ökogruppe bundesweit alle Zertifikate aufkauft und dadurch die schadstoffemittierende Produktion drosselt. Dadurch würde die Umweltbörse gesprengt. Entweder müsste in vielen Betrieben die Produktion eingestellt werden, oder aber die Behörden müssten die Grenzwerte für Schadstoffausstoß außer Kraft setzen. In beiden Fällen wäre das Zertifikatsmodell zusammengebrochen. Will man Verhaltensweisen wie die genannten unmöglich machen, bedarf es einer Vielzahl von Regulierungen, Kontrollen und Strafgebühren. Damit wird das Zertifikatsmodell seinem Anspruch, vereinfachend zu wirken und den Staat zu entlasten, nicht mehr gerecht. Wir wären also wieder bei Einwand 1. Das Zertifikatsmodell schafft, will man sein Gelingen garantieren, letztlich mehr Bürokratie statt weniger. Einwand 6. Eine Umweltbörse für einen Schadstoff ist leicht organisierbar, auch noch für 2 oder 3. Das Bundesemissionsschutzgesetz nennt 6 Schadstoffe. Umweltexperten registrieren heute über 200 wichtige Schadstoffe. Für welche Schadstoffe sollen Umweltbörsen eingerichtet werden? Wer kann das noch durchschauen und kontrollieren? Auch hier führt das mehr Markt letztlich zu mehr Regulierung, Bürokratie und Kontrolle. Fazit: Das Modell, Umweltschutz durch Handel mit Emissionszertifikaten effektiv und unbürokratisch zu machen, klingt auf den ersten Blick und in seiner optischen Variante überzeugend und bestechend einfach. Konfrontiert man das Modell jedoch mit den möglichen Widrigkeiten der Praxis, dann wird es seinem eigenen Anspruch der Vereinfachung des Umweltschutzes nicht mehr gerecht. Es muss deshalb befürchtet werden, dass ein langwieriges Herumlaborieren an diesem Modell in der Absicht, es doch praxistüchtig zu machen, viele Kräfte bindet und dann doch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Gibt es also andere Strategien, die ebenfalls mehr Marktwirtschaft postulieren, aber erfolgsversprechender sind? Gute Aussichten auf Erfolg hat das Konzept der Umweltabgaben. Der Grundgedanke ist, den Marktmechanismus auch für solche Güter zu nutzen, die bisher keinen Preis hatten, also etwa Luft und Wasser, die genutzt und verschmutzt werden konnten, ohne dass es den Verschmutzer etwas kostet. Wenn der Staat die Nutzung dieser Güter mit Abgaben belegt, also gleichsam einen Preis für Luft, Wasser und Boden festsetzt, dann wird der kostenbewusste Unternehmer versuchen, der drohenden Abgabe zu entgehen und umweltfreundliche Verfahren nutzen. Wenn die Nutzung der Umwelt Geld kostet, dann wird das Eigeninteresse der Unternehmer stimuliert. Aus Kostengründen wird dann Umweltschutz betrieben. Voraussetzung: die Investition in den Umweltschutz ist billiger als die Abgabe. Die Umweltabgabe muss also entsprechend hoch angesetzt werden. Positive Erfahrungen mit Umweltabgaben werden in der Bundesrepublik bereits gesammelt. Das 1976 beschlossene Abwasserabgabengesetz führte zu deutlich besserer Gewässerqualität. Der gestaffelte Abgabensatz, der von Jahr zu Jahr höhere Abgaben pro Schadstoffeinheit vorsah, machte allen einsichtig, dass es bereits mittelfristig kostengünstiger war, umweltfreundlich zu produzieren. Vorteil der Umweltabgabenregelung: sie ist leicht praktizierbar und sie überlässt die Entscheidung über die Art und den Umfang der zu treffenden Maßnahmen allein den Verursachern. Der Kontrollaufwand ist nicht größer als bei anderen Strategien auch. Fazit: Umweltabgaben stellen eine wirkungsvolle Strategie zur Reduzierung der Umweltverschmutzung dar. Sie sind einfach und durchschaubar, stellen klare Alternativen und machen deutlich, dass auch die Umwelt einen Wert hat, der sich als Preis ausdrücken lässt. Eine weitere marktwirtschaftliche Umweltschutzstrategie ist die sogenannte Kompensationspolitik, auch Glockenmodell genannt. Zentraler Gedanke dieses Modells ist es, für eine bestimmte Region eine Höchstgrenze für den gesamten Schadstoffausstoß festzulegen. Bildlich gesprochen stülpt man über ein Gebiet eine Glocke und schreibt vor, wie viel Schadstoffe aus dieser Glocke herauskommen dürfen. Da der Staat wieder nur die Gesamtmenge definiert, bleibt es den Betrieben, die sich unter der Glocke befinden, selbst überlassen, sich über die Schadstoffreduzierungen zu einigen. Ähnlich wie beim Zertifikatsmodell können einige Betriebe auch weiterhin viele Schadstoffe an die Umwelt abgeben, wenn andere Firmen mit ihren Umweltschutzmaßnahmen freiwillig über das geforderte Maß hinausgehen. Auch hier müssten die großen Verschmutzer den fortschrittlichen Umweltschützern eine Kompensation zahlen. Die Vor- und Nachteile sind aber die gleichen wie beim Modell der Emissionszertifikate. Den Unternehmen wird die Chance gegeben, mit dem Umweltschutz dort zu beginnen, wo er am billigsten ist. Auf der anderen Seite wird der gute Wille einiger Betriebe umgewandelt in ein Verschmutzungsrecht für andere Betriebe. Wieder können sich Betriebe freikaufen von der Verpflichtung, alles technisch Mögliche für den Umweltschutz auch zu nutzen. Die im Juli dieses Jahres vom Bundeskabinett beschlossene neue technische Anleitung Luft sieht eine solche Kompensationsregelung für Altanlagen vor. Betreiber benachbarter Anlagen können sich zu einer Sanierungsgemeinschaft zusammenschließen, also selbst eine Glocke bilden. Innerhalb der Glocke ist es möglich, dass der Betreiber einer Altanlage wenig Umweltschutz betreibt, wenn ein anderes Unternehmen dafür den Schadstoffausstoß so stark senkt, dass in der Glocke insgesamt die Luft noch weniger belastet wird, als die Grenzwerte es zulassen. Diese Variante könnte man als eine verschärfte Kompensation bezeichnen. Denn hier kann sich kein gleichgewichtiger Austausch von Verschmutzungsrechten vollziehen, sondern die Voraussetzung für einen Austausch ist, dass das Ergebnis über die vorgegebenen Eckwerte hinausgeht. Auf diese Weise wird die effektive Luftbelastung zwar unter das vorgeschriebene Maß gedrückt, aber dieser Vorteil wird erkauft mit der Aufweichung der Position, dass alle Unternehmen alles technisch Mögliche auch einsetzen müssen. Die radikale Variante, dass die den stärksten Umweltschutz betreibende Firma als Maßstab genommen wird und alle anderen, die nicht mitziehen, Umweltabgaben zahlen müssen, wird nicht gewagt. Stattdessen werden Grenzwerte vorgegeben, die verglichen mit dem technisch Möglichen sehr lax sind. Je konkreter man sich ausmalt, was durch Einführung eines Glockenmodells oder einer Zertifikatsstrategie geschehen würde, desto deutlicher wird, dass beide keineswegs die effektivste Umsetzung der Zauberformel mehr Marktwirtschaft im Umweltschutz darstellen. Wie alle intelligent ausgedachten Modelle und Strategien haben sie ihre Faszination, nötigen den Betrachter dazu, sich Varianten, Verbesserungen und Vereinfachungen auszudenken. Darüber wird oft das ursprüngliche Ziel vergessen. Unsere Ausgangsüberlegung hieß, die Umweltpolitik der letzten 1,5 Jahrzehnte war nicht so effektiv, wie sie hätte sein können und sein müssen. Was müsste also verändert werden, damit mehr geschieht, damit es schnell geschieht und damit es wirkungsvoll geschieht? Unter diesen Aspekten stellen das Zertifikatsmodell und auch das Glockenmodell keinen Fortschritt dar. Die These, dass der Einbau marktwirtschaftlicher Prinzipien in die Umweltpolitik sinnvoll und effizienzsteigernd sei, ist richtig. Vorausgesetzt, man macht keine Ideologie daraus und verliert sich nicht in Modellkonstruktionen, die den Wert von Glasperlenspielen haben. Eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen Staat und Markt ist sinnvoll und notwendig, denn die Schwachstellen des bisherigen Konzeptes, das auf einen bürokratischen Staat beruhte, sind offensichtlich. Der Staat muss sich zurückziehen auf seine zentrale Aufgabe, klare Rahmenrichtlinien und Standards festzulegen. Wie in diesem Rahmen Umweltpolitik betrieben wird, kann er in der Tat den betroffenen Wirtschaftsunternehmen überlassen. Um deutlich zu machen, dass er es mit dem Rahmen, den Eck- und Grenzwerten und den Standards ernst meint, genügt ein einfaches Mittel, das zudem erprobt und erfolgreich ist: die Umweltabgabe. Indem Wasser, Luft und Boden einen Preis erhalten, fließen sie in die unternehmerische Kalkulation mit ein. Umweltschutz wird rentabel, weil Umweltverschmutzung zum Nulltarif dann nicht mehr möglich ist. Das ist ein einfaches Modell, ein praktikables und ein wirkungsvolles zudem. Dazu gehören Mut und eine Politik, die deutlich zeigt, welchen Stellenwert Umweltschutz wirklich besitzt. Da es in der Bundesrepublik zurzeit kaum Politiker gibt, die so klar und eindeutig Position beziehen, darf man vermuten, die langen Diskussionen um komplizierte Modelle, wie etwa das Zertifikatsmodell, sollten auch dazu dienen, von dieser Tatsache abzulenken. Probleme von der Dimension der Umweltvernichtung werden nicht durch Modelle, Strategien und technokratische Konzepte gelöst, sondern allein durch politische Entscheidungen. Die Forderung nach einer wirkungsvollen Umweltschutzpolitik bleibt also als Forderung an die Politiker bestehen. Auf NDR 3 hörten Sie ein politisches Feature von Dieter Kampe. Wer rettet die Umwelt? Markt oder Staat? Die Sprecher waren Antje Hagen, Christel Körner, Helmut Wüstmann und Walter Hilsbecher.